Deutschlandradio Kultur. Kriminalhörspiel. Eine klassische Krimikonstellation, ein verträumter Handlungsort und überraschende Wendungen in der Geschichte um Lucy und Jeff. Der Fall Lancaster von Michael Brett. Günther Sauer produzierte den Krimi 1968 mit Günther Neuze und Maria Häusler in den Hauptrollen. Bayswater 40165. Lucy, bist du's? Jeff, Liebling, wo bist du? In einer Telefonzelle in Leicester. Lucy, bist du allein? Ja, warum? Wo steht dein Wagen? Vor dem Haus. Wann treffen wir uns, Liebling? Ich habe dich schon seit 8 Tagen nicht mehr gesehen. Hör zu, Lucy, es ist äußerst wichtig. Wieso? Was ist passiert? Sie hat doch nichts gemerkt, Jeff, oder? Nein, das nicht. Ja, aber... Erinnerst du dich an Leicester? Ja, da haben wir doch neulich zu Mittag gegessen. Genau. Mein Wagen steht auf dem Marktplatz, den kannst du nicht übersehen. Wie viel Uhr hast du? 2:50. Wenn du gleich losfährst, bist du in ungefähr einer Stunde da, sagen wir um 3:15. Ich soll... Ja, aber warum denn? Das sag ich dir später. Aber ich dachte, Eliana wäre bei dir. Ich erkläre dir alles nachher. Tu jetzt genau, was ich dir sage. Setz dich in deinen Wagen und komm auf dem schnellsten Wege hierher. Pack deine Zahnbürste ein und was fürs Wochenende. Aber sag keiner Menschenseele, wo du hinfährst. Verstanden? Ja, aber... Ich bin in meinem Wagen. Sobald ich dich kommen sehe, fahre ich raus. Dann packst du auf meinen Platz. Anschließend treffen wir uns an der Post. Ist das klar? Ja, aber sag mir wenigstens, was... Wie heißt der Ort, wo du manchmal übers Wochenende hinfährst? Rancho Muncie. Ja. Ruf in deinem Hotel dort an und bestell dir ein Zimmer für dieses Wochenende. Aber sag ihnen, du kommst vielleicht erst spät in der Nacht. Kannst du dir das alles merken? Ja, Jeff, natürlich nur... Dann also in einer Stunde. Aber Jeff! Jeff! Steig ein, rasch. Was ist denn passiert, Jeff? Später, mein Engel. Im Hotel. Im Hotel? In der Angelroute. Wo du immer zum Fischen hingehst? Ja. Aber Eliana ist Gott sei Dank nie mit gewesen. Also können wir uns seelenruhig als Mr. und Mrs. Lancaster eintragen. Ach, Jeff. Na, was ist denn? Ich hab das so satt, dich immer nur heimlich zu treffen. Vielleicht ist dies das letzte Mal. Soll das heißen, dass du dich scheiden lässt? Mit etwas Glück sind wir Weihnachten verheiratet. Oh, Liebling. Einen klaren Kopf behalten, Lucy. Und vergiss nicht, dass du Mrs. Lancaster bist. Ich will's versuchen. Oh, Jeff, ich bin ja so froh. Die Angelroute ist ein kleiner Gasthof. Es wird alles ganz glatt gehen. Und du hast ja so ziemlich die gleiche Figur wie Eliana. Und dieselbe Haarfarbe hast du auch. Du brauchst nur noch die Ringe hier aufzusetzen. Sind die von Eliana? Ja, sie müssten dir passen. Aber Jeff, das geht doch nicht. Ohne Trauring kannst du unmöglich in der Angelroute als meine Frau aufkreuzen. Ja, aber doch nicht mit ihrem. Und tu, was ich dir sage, Lucy, bitte. Ach. Ich habe meine Gründe. Na, siehst du, passen ja ausgezeichnet. Jeff, wo ist Eliana? Ihr wolltet doch übers Wochenende zusammen in euer Häuschen fahren. Kleine Programmänderung. Oh, dabei fällt mir ein, ich muss doch nur anrufen und sagen, dass wir nicht kommen werden. Wo ist Eliana? Sitzt neben mir. Du bist Eliana, vergiss das nicht. Ja, ich weiß, Jeff, aber... Später, später. Im Moment brauchst du nur zu wissen, dass Eliana und ich, das heißt du und ich, häufig übers Wochenende London verlassen und zu unserem Ferienhaus fahren. Doch heute haben wir es uns unterwegs anders überlegt und beschlossen, das Wochenende in der Angelroute zu verbringen. Wenn ich nur wüsste, warum. Hier geht's ab. Siehst du den Fluss? Da ist doch die Angelroute. Gleich sind wir am Ziel. Ach, Mr. Lancaster, Sie haben wir heute nicht erwartet. Guten Abend, Mrs. Lancaster. Ich hoffe, Sie haben trotzdem noch ein Zimmer frei. Ja, selbstverständlich. Das ist Mr. Logan, Eliana. Der beste Hotelier und schlechteste Angler, den ich kenne. Meine Frau. Guten Tag, Mr. Logan. Herzlich willkommen, Madam. Ich lasse gleich Ihr Gepäck hinaufbringen. George? George? So, ich habe nur noch schnell telefoniert. Ist denn der Tee noch nicht da? Jeff, mir ist gar nicht wohl bei der Sache. Lucy, du bist meine Frau, vergiss das nicht. Du musst ganz gelassen werden, sonst geht alles schief. Wenn du mir nur erklären würdest, wo ist Eliano? Herein. Ihr Tee, Mr. Lancaster. Na, kommen Sie noch rein, George. Danke, Sir. Sind Sie mit dem Zimmer zufrieden, Madam? Oh, ja. War George viele Leute hier? Nein, Sir, es ist recht ruhig zurzeit. Na, fein. Vor allem für meine Frau. Ja, Sir. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Nein, George. Ach, wenn Sie mir den Schlüssel geben, Mr. Lancaster, stelle ich Ihren Wagen in die Garage. Ach ja. Hier ist er. Danke. Falls Sie noch etwas brauchen, klingeln Sie bitte. Ja, ja, ist gut, George. Netter Kerl, der George, nicht? Na, erstmal eine Tasse Tee. Danke. Ah, das tut gut. Willst du mir nicht endlich sagen, was hier gespielt wird? Also gut. Aber mach dich auf einen Schock gefasst. Es ist ein Unfall passiert. Ein Unfall? Es war nicht meine Schuld, Lucy, ich schwöre es dir. Ich wollte, weiß Gott, nicht ihren Tod. Ihren Tod? Eleanor? Sie ist tot? Wieso? Du hast sie doch nicht umgebracht. Natürlich habe ich sie nicht umgebracht. Ich sag dir doch, es war ein Unfall. Und Jeff, was ist passiert? Wir wollten, wie üblich, in unser Ferienhaus. In den Moorland Woods hielten wir, zum kleinen Picknick. Sie war in einer Laune, sage ich dir. Alles, was ich machte, war falsch. Wir stritten uns und plötzlich rückte sie mit deinem Namen raus. Sie wusste also Bescheid? Ja, offenbar. Ich habe natürlich alles abgestritten, aber das hat sie nur noch wütender gemacht. Ein Wort gab das andere und schließlich schlug sie mich ins Gesicht. Mein Gott. Ich wusste nicht mehr, was ich tat. Ich packte sie bei den Schultern und schüttelte sie. Sie stolperte, fiel und schlug mit dem Kopf gegen einen Baum. Jeff. Ich wollte sie nicht umbringen. Es war ein Unfall. Ja, was soll jetzt geschehen? Das hängt einzig und allein von dir ab. Jeff. Du musst zur Polizei gehen und alles erzählen. Ach, die glauben mir doch kein Wort. Nein, nein. Es gibt nur einen Ausweg. Das heißt, wenn du mir hilfst. Du hilfst mir doch, Liebling, nicht wahr? Ich weiß nicht. Lucy. Das ist alles so entsetzlich, ich kann es kaum fassen. Jeff! Was hast du eigentlich mit der Leiche gemacht? Sie ist im Wagen, im Kofferraum. Soll das heißen, wir sind hierher gefahren und... Oh Gott. Ich hatte leider keine andere Wahl. Aber Jeff, der Kerl, du hast ihm doch gerade deine Autoschlüssel gegeben. Na und? Ja, wenn er jetzt in den Kofferraum schaut. Warum sollte er? Nun reiß dich zusammen, mein Engel, und verlier nicht die Nerven. Was kann ich denn tun? Bis heute Abend spielst du meine Frau und dann verlässt du unbemerkt das Haus. Ich dachte, ich soll heute Nacht hierbleiben. Nein, das soll bloß jeder annehmen. Dein Wagen steht nur knapp 2 Meilen von hier entfernt auf dem Marktplatz von Leicester. Sobald es dunkel wird, fährst du mit ihm auf dem schnellsten Weg nach Frensham und sieh, alles andere mache ich. Du meinst, ich... Du bist nie hier gewesen. Du bist heute Nachmittag von London nach Frensham gefahren und erst sehr spät dort angekommen, weil dein Wagen unterwegs eine Panne hatte. Und du? Und was machst du? Das wirst du schon sehen. Ja, aber ich muss das wissen. Merkst du denn nicht, in was für einer Verfassung ich bin? Verzeih, mein Engel. Ach, Jeff! Also... Eliane und ich sind heute Morgen zu unserem Häuschen gefahren. Das lässt sich beweisen. Hm. Gut. Unterwegs haben wir es uns anders überlegt und beschlossen, in der Angelroute abzusteigen. In unserem Häuschen habe ich vorhin angerufen und Bescheid gesagt. Und nun sind wir hier. Eliane und ich sind hier. Denn alle glauben, du bist Eliane. Und weiter? Wir bleiben den Nachmittag zusammen, essen hier und gehen dann in unser Zimmer. Oder tun wenigstens so. Denn nur ich werde in unserem Schlafzimmer sein, während du auf dem Weg nach Frensham bist. Nur, dass das niemand ahnt. Ja, aber... Ist dir nichts aufgefallen an dem Haus hier? Wieso? Ist natürlich sehr alt. Ja, und außerdem aus Holz. Nur eine kleine Unvorsichtigkeit und es brennt wie eine Fackel. Verstehst du das? Aber Jeff, das ist ja grauenhaft. Ich wollte dich, weiß Gott, nicht in diese Sache mit hineinziehen. Aber was soll ich denn machen? Einmal bei der Polizei hätte ich keine Chance. Die würden mich verhaften wegen Mord. Und was wird dann aus uns? Mir würden sie lebenslänglich geben. Lieber würde ich mich umbringen. Oh, Jeff. Es ist mir ernst, Lucy. Und tu, was ich dir sage. Dann ist der Albtraum in kürzester Zeit vorbei. Sag, dass du es tust. Bitte, Lucy. So gut. Ich werde es tun. Hoffentlich habe ich den Mut dazu. Ich muss sagen, das Dinner war gar nicht so schlecht. Schade, dass du so wenig gegessen hast. Es ging einfach nicht. Und versuch, möglichst natürlich zu wirken. Sowas kann unter Umständen sehr wichtig sein später. Komm, ich habe dir gerade einen Witz erzählt. Lach. Ich kann nicht. Jeff, bitte. Großartig. Bitte hör auf. Das ist doch bald vorbei. Du weißt doch noch, was du zu tun hast. Ja. Also nach dem Essen, wenn es dunkel ist, verschwindest du heimlich aus dem Hotel. Dann stelle ich oben meine und Eliones Schuh vor die Tür und schließe ab. Wie du dir das alles ausgedacht hast, ich kenne dich kaum wieder. Ich muss einen kühlen Kopf behalten und du auch. Und lass dir nichts anmerken, wenn du heute Nacht in deinem Hotel im French Monsieur ankommst. Ja, natürlich bist du ärgerlich und müde, weil du eine Panne gehabt hast, aber das ist auch alles. Ja, und versuch nicht, dich in den nächsten Tagen mit mir in Verbindung zu setzen. Sobald es ungefährlich ist, rufe ich dich an. Ja, aber lass mich nicht so lange warten, sonst bilde ich mir noch alles Mögliche ein. Ach, du mach dir bloß keine Gedanken. Und trink mal einen Schluck. So. Ist besser? Ja. Muss ich noch lange bleiben? Oh, noch eine Stunde vielleicht. Hier geht man früh zu Bett. Sollen wir unseren Kaffee in der Halle trinken? Ah ja, gut. Sag mal, du bist ja weiß wie die Wand. Du, geh mal schnell nach oben, leg ein bisschen Rouge auf. Verdammt! Oh, Jeff, hast du mich erschreckt. Warum kommst du rauf? Haben sie den Kofferraum aufgemacht? Nein, aber wir haben trotzdem verfluchtes Pech. Du darfst dich unten nicht mehr blicken lassen. Wieso? Was denn passiert? Ich saß gerade in der Halle und wartete auf dich, da erschien Sanderson. Naja, du kennst ihn nicht, aber der kennt mich. Und was noch schlimmer ist, der kennt meine Frau. Ja, und was jetzt? Es bleibt uns nichts anderes übrig, als weiterzumachen. Ja, aber wie? Ja, das weiß ich noch nicht, das muss ich mir erst noch überlegen. Jeff, willst du nicht doch zur Polizei gehen? Nun fang nicht wieder damit an. Wir müssen unseren Plan nur den Umständen anpassen. Du musst hier oben bleiben, bis sich für dich die Gelegenheit ergibt, unbemerkt aus dem Haus zu kommen. Weißt du was? Ich sage einfach, du hast Kopfweh. Das nimmt mir doch jeder ab. Du lieber Himmel, wenn man dran denkt, wie du heute beim Essen ausgesehen hast. Und später komme ich dann rauf und hole dich. Bitte, bleib bei mir. Das kann ich nicht, nicht so früh am Abend. Alles hängt davon ab, dass ich mich ganz normal verhalte. Schlimm genug, dass ich sagen muss, du hast Kopfschmerzen. Was für einen Grund soll ich denn da für mich angeben? Nein, nein, nein, nein. Du musst schon allein hier oben bleiben. Aber hier oben, Jeff, ich muss dauernd an sie denken. Gib mir mal das Glas. Wozu? Für deine Nerven. Nimm das. So. Bitte verzeih mir. Ich möchte dich nicht im Stich lassen. Ich weiß doch, wie dir zumute ist. Und ich gebe zu, ich bin auch froh, wenn es 3 Uhr wird und endlich alles vorbei ist. Das Hotel brennt! Feuer! Aufwachen! Rasch! Mr. Lancaster, es ist mir klar, dass es sehr schmerzlich für Sie sein muss, sich diese entsetzliche Nacht noch mal ins Gedächtnis zu rufen. Aber meine Pflichten als Untersuchungsrichter zwingen mich dazu, Sie darum zu bitten. Ich verstehe schon. Mr. Lancaster, der Portier hat Sie also geweckt. Ja. Ja. Zuerst habe ich gar nicht begriffen, was los war. Sie wissen doch, wie das ist, wenn man aus dem Schlaf gerissen wird. Aber dann plötzlich war mir klar, das Haus brennt lichterloh. Und Ihre Frau? War Ihre Frau da schon wach? Nein, da noch nicht. Es war gar nicht leicht, sie zu wecken. Sie leidet an chronischer Schlaflosigkeit und nimmt immer ein Schlafmittel. Es hat daher einige Minuten gedauert, bis sie zu sich kam. Und dann packte sie unglücklicherweise die Panik. Bis ich sie einigermaßen beruhigt hatte, da verstrich noch mehr Zeit. Erzählen Sie weiter, Mr. Lancaster. Wir warfen unsere Mäntel über und rannten aus dem Zimmer. Das Treppenhaus brannte zwar noch nicht, aber ich wusste, dass keine Sekunde mehr zu verlieren war, denn alle anderen waren schon raus. Ich hörte auch Mr. Logan und George irgendwo rufen. Und dann? Oben an der Treppe fiel meiner Frau plötzlich ihr Schmuckkästchen ein. Ich versuchte, sie davon abzubringen, denn die Zeit raste. Stehenbleiben und streiten hätte uns das Leben gekostet, das war mir klar. Und da habe ich ihr gesagt, ich würde den Schmuck holen. Sie soll inzwischen schon die Treppe hinuntergehen. Das hielt ich für das Sicherste. Aber ich hatte ja keine Ahnung, dass der untere Teil des Treppenhauses bereits... Als ich dann wieder kam und die Flammen mich zurückwarfen, da dachte ich, sie sei schon draußen und in Sicherheit. Ich hatte doch keine Ahnung. Mr. Lancaster, wir haben alle Verständnis für das, was Sie durchgemacht haben. Ja, ich weiß, was die Leute sagen. Dass ich aus dem Fenster geklettert bin, um meine Haut zu retten und meine Frau im Haus gelassen habe. Aber das ist nicht wahr. Ich dachte, sie wäre schon in Sicherheit. Ich schwöre, ich dachte, sie wäre schon in Sicherheit. Mr. Lancaster, jeder anständige Mensch wird Ihnen glauben. Und auf die anderen kommt es doch nicht an. Ja, ja. Vielen Dank, Sir. Das genügt uns, Mr. Lancaster. Ich denke, wir brauchen Sie nicht weiter zu behelligen. Es hat keinen Zweck, dass Sie so auf die Klingel drücken, junger Mann. Sie ist nicht da. Oh, entschuldigen Sie, Madam, ich komme von der Polizei. Können Sie mir vielleicht sagen, wohnt hier Miss Dent und wohnt sie allein? Ja, sie lebt allein, aber sie ist nicht da. Sie können also den Spektakel ruhig sein lassen. Am Samstag hat jemand sie angerufen. Dann ist sie abgefahren in ihrem Wagen. Er steht dauernd auf der Straße herum. Sind Sie vielleicht deshalb hier? Nein, Madam. Können Sie mir noch sagen, ob Miss Dent Freunde oder Verwandte hat? Ah, einen Bruder hat sie. Wissen Sie seine Adresse? Nein, da müssen Sie schon die Portiersfrau fragen. Ich habe Ihre Adresse von der Portiersfrau aus dem Haus, in dem Ihre Schwester wohnt, Mr. Dent. Ich bin von der Polizei. Von der Polizei? Aha. Ja. Nehmen Sie Platz. Zigarette? Nein, danke. Ist doch hoffentlich nichts passiert. Sir, unsere Kollegen in Frensham und Sea bitten Sie oder ein anderes Mitglied der Familie, sich sofort dorthin zu begeben. Nach Frensham? Moment mal, da ist doch meine Schwester. Ein Unfall? Ich fürchte ja, Sir. So, das heißt... Sie müssen sich auf das Schlimmste gefasst machen. Mein herzliches Beileid, Sir. Ein Autounglück? Ja, Sir. Es sieht so aus, als sei sie von der Klippenstraße abgekommen. Wieso, weiß kein Mensch. Was man weiß, wird man Ihnen in Frensham sagen. Inspektor Barlock hat den Fall übernommen. Es geschah also gestern Nacht. Ja, Sir. Die genaue Zeit wissen wir allerdings noch nicht. Wie haben Sie diesen Unfall entdeckt, Inspektor? Heute Morgen berichtete uns ein Lastwagenfahrer, dass die Leitplanke der Straße zum Meer hin fortgerissen sei. Den Wagen Ihrer Schwester haben wir dann unten gefunden. Er war auf den Felsen aufgeschlagen und lag mit den Rädern nach oben im seichten Wasser. Sie kann diesen Sturz nicht überlebt haben. Mein Gott, wie entsetzlich. Die Straße macht zwar dort eine scharfe Kurve, aber das ist durch Warnschilder deutlich angezeigt. Ja. Gefunden haben Sie meine Schwester noch nicht? Nein, Sir, die Strömung zieht an dieser Stelle direkt in die Bucht. Wir nehmen an, dass man sie einige Meilen weiter unten finden wird. Aber es kann noch einige Tage dauern. Ja, verstehe. Vorausgesetzt natürlich, dass Ihre Schwester den Wagen gefahren hat. Was? Sie meinen... Naja, es besteht natürlich immer noch die Möglichkeit, dass sie den Wagen irgendjemand geliehen oder dass man ihr den Wagen gestohlen hat. Ja. Aber viel Hoffnung kann ich Ihnen da leider nicht machen, Sir. Wir wissen nämlich, dass sie sich in Frensham angesagt hatte. Sie hatte fürs Wochenende ein Zimmer bestellt, war aber nicht erschienen. Unbegreiflich. Lucy war eine so gute Fahrerin. Vielleicht ist sie am Steuer eingeschlafen. Starke Bremsspuren haben wir nämlich nicht entdeckt. Seltsam. Es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit, Sir. Ich wage sie allerdings kaum anzudeuten. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich habe mich schon gefragt, ob Miss Dent vielleicht in irgendwelchen Schwierigkeiten steckte. Sie wissen nicht zufällig... Mein Gott, Inspektor Barlock. Sie wollen doch nicht etwa behaupten, sie habe sich das Leben genommen. Nein, Sir. Ich frage Sie nur, ob Ihre Schwester irgendwelche Sorgen hatte. Du lieber Himmel, nein. Hatte sie einen Freund? Ja. Ich glaube nicht, dass sie einen Freund hatte. Jedenfalls nicht so, wie Sie meinen. Sie war ziemlich schüchtern und abweisend. Außerdem hätte es mir sicher erzählt. Wir sind zwar unsere eigenen Wege gegangen in letzter Zeit, haben uns nicht oft gesehen. Wenn da irgendetwas gewesen wäre, hätte ich es bestimmt erfahren. Haben Sie eine Ahnung, wo sie am Samstagabend war? Nein, leider nicht. Sie ist anscheinend am Samstagnachmittag von zu Hause weggefahren mit der Absicht, die Nacht in Frensham zu verbringen. Traf aber erst 36 Stunden später hier ein. Hat sie sich wohl anders überlegt? Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, warum. Danke, das wäre alles für den Augenblick. Ja, bitte. Mr. Lancaster? Da bin ich, ja. Ich bin Inspektor Keane von der Polizei hier. Und das ist Inspektor Ballock aus Frenchamont-Sea. Können wir Sie einen Augenblick sprechen? Tja, natürlich. Bitte, kommen Sie rein. Vielen Dank, Sir. Nehmen Sie doch Platz. Ja, danke. Danke. Ja, eigentlich habe ich schon halb damit gerechnet, dass jemand von der Polizei in Frensham sich mit mir hier in London in Verbindung setzt. Tatsächlich. Und wieso, Sir? Ja, wegen Lucy Dent natürlich. Deshalb sind Sie doch hier, nicht wahr? Ja, ich habe von diesem Unfall gelesen. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was für ein Schock das für mich war, so kurz nach meinem eigenen Unglück. Sie waren noch so jung, das ist eine schreckliche Geschichte. Haben Sie Lucy schon gefunden? Nein, Sir, noch nicht. Sie kannten also Miss Dent. Als ob Sie das nicht wüssten. Wir haben zwar alles getan, um unsere Beziehung geheim zu halten, aber vermutlich fanden Sie Briefe von mir in Ihrer Wohnung. Nein, Sir, das nicht. Aber? Vor einigen Monaten hat die junge Dame ihr Testament geändert und auch Ihnen etwas vermacht. Ach. Überrascht Sie das, Sir? Und ob, das macht die Sache nur noch schwerer für mich. Warum? Ja, das betrifft nur Lucy und mich, aber darüber möchte ich lieber nicht sprechen. Es hat schon Klatsch genug gegeben. Aus welchem Grunde sind Sie hier? Tja, Sir, zunächst einmal, wann haben Sie Miss Dent zuletzt gesehen? Vor etwa 14 Tagen. Seither nicht mehr? Nein. Sind Sie sicher? Ganz sicher. An jedem Tag hatten wir nämlich beschlossen, uns nicht mehr zu treffen. Wieso, Sir? Muss ich Ihnen das sagen? Wenn Sie nicht wollen, nein. Aber es könnte uns vielleicht bei der Aufklärung des Vorfalls helfen, bei dem sie anscheinend ums Leben gekommen ist. So viel ich weiß, war es doch ein Unfall. Das ist jedenfalls eine durchaus naheliegende Vermutung. Ja, was soll das denn sonst sein? Ich bin überzeugt, sie hätte sich nie... Was, Mr. Lancaster? Und hören Sie mal, Inspektor Ballock, das Mädchen hatte einen Unfall. Können wir es dabei nicht bewenden lassen? Wie wir zueinander standen, das haben Sie doch längst raus. Hilft es ihr oder sonst irgendwem, wenn wir das alles aufs Tapet bringen? Wenn ich recht verstehe, haben Sie bei Ihrem letzten Zusammentreffen vor etwa 14 Tagen die Beziehung zu ihr abgebrochen? Ja. Wie hat Miss Dent darauf reagiert? Ach, erinnern Sie mich nicht. Ja, was hätte ich denn tun sollen? Ich war da in etwas hineingeschlittert, ohne recht zu wissen, wie mir geschah. Also ich will nicht behaupten, dass ich ein Heiliger bin. Ich mochte sie schrecklich gern. Sie war jung und hübsch und... Na, ich muss sagen, ich fand das sehr schmeichelhaft, dass ich das junge Ding in mich verliebt hatte. Aber ich war schließlich verheiratet und plötzlich wurde mir klar, das musste aufhören. Das ist keine sehr erfreuliche Geschichte, ich weiß, aber sowas kommt vor und... Irgendwie kann man wenig dagegen machen. War Miss Dent sehr unglücklich? Unglücklich? Ihr Gesicht werde ich nie vergessen. Ich bin zwar überzeugt, ich habe das Richtige getan, aber wenn ich an ihren Blick denke... Kam es zu einer Szene? Ja, allerdings. Sie hat weder geschrien noch geweint. Sie stand einfach da, totenbleich und redete auf mich ein. Dass ihr Leben nicht mehr lebenswert sei, wenn ich sie verließe. Ach. Und das hat sie tatsächlich gesagt. Ja, das hat sie gesagt. Und wie mir dabei zumute war, das können Sie sich wohl vorstellen. Ich wusste natürlich, dass sie nicht vorhat. Moment mal. Sie wollen doch nicht etwa behaupten, sie hätte... Das ist doch völlig undenkbar. Ich meine, das war ganz bestimmt ein Unfall. Wir müssen jede Möglichkeit in Betracht ziehen. Wusste Ihre Frau von Ihren Beziehungen zu Miss Dent? Um Himmels Willen, nein. Sie werden mir das vielleicht nicht glauben, Herr Inspektor, aber ich habe meine Frau sehr geliebt. Deshalb habe ich mich auch entschlossen, die Sache abzubrechen. Wo hat diese letzte Aussprache stattgefunden? In Ihrer Wohnung. Das war übrigens das einzige Mal, dass ich bei ihr war. So. Noch eines, Mr. Lancaster. Miss Dent hat ihre Wohnung anscheinend am vergangenen Samstagnachmittag verlassen. Der Wagen ist am Montag früh über die Klippen gestürzt. Wo sie sich in der Zwischenzeit aufgehalten hat, vermögen wir nicht festzustellen. Können Sie uns vielleicht einen Hinweis geben? Nein, das kann ich nicht, Inspektor. Vermutlich ist sie bei Freunden geblieben. Sie selbst haben nichts von ihr gesehen oder gehört? Ganz gewiss nicht. Ich sage Ihnen doch, wir haben uns vor 14 Tagen getrennt. Sie waren auch nicht zu Hause, nicht wahr? Wann? In der Nacht von Sonntag auf Montag. Doch, ich war hier, in dieser Wohnung. Allein? Ja. Es hat Sie auch niemand angerufen? Doch, ein paar Freunde, die erfahren hatten, was passiert war. Nach einiger Zeit konnte ich diese Anrufe nicht mehr ertragen. Ich stopfte der Watt in die Telefonklingel und ging früh zu Bett. Aber warum interessiert Sie das so sehr? Reine Routine, Sir, war da nichts. Ja. Fragen Sie nur, ich habe ja nichts zu verbergen. Nein, Sir, natürlich nicht. Verzeihen Sie, dass wir Sie gestört haben. Ja, Sie tun ja nur Ihre Pflicht. Möchten Sie sonst noch was wissen? Nein, Sir, im Augenblick nicht. Sollten wir doch noch eine Auskunft benötigen, setze ich mich noch mal mit Ihnen in Verbindung. Ja, gut. Übrigens, könnten Sie Miss Dents Familie wissen lassen, dass ich die Erbschaft ausschlage? Allein schon der Gedanke, ich könnte ihr Geld anrühren. Na, Keen, was halten Sie von diesem Lancaster? Ein gerissener Kerl. Aber ich denke, er hat mit dieser Sache nichts zu tun. Haben Sie gemerkt, wie er zusammenzuckte, als Sie sagten, ich käme aus Frensham? Ja, er hatte wohl gehofft, sich da raushalten zu können. Das wäre ihm auch gelungen. Ohne das Testament. Glauben Sie übrigens die Geschichte, dass er sich von ihr getrennt hat? Warum nicht? Tja, dann müssen wir Selbstmord wohl in Betracht ziehen. Ja. Ein ereignisreiches Wochenende für Lancaster. Erst seine Frau und dann auch noch die abgelegte Geliebte. Reinen Tisch machen, nenne ich das. Nur keine voreiligen Schlussfolgerungen, mein lieber Ballock. Trotzdem, ich komme einfach nicht von dem Gedanken los, dass er Miss Dent mit ihrem Wagen über die Klippe geschubst hat. Nun, sowas kommt vor. Aber warum hätte er das tun sollen? Das Mädchen konnte doch nicht mehr zu seiner Frau gehen. Seine Frau war ja tot. Das stimmt. Und dass er kein Alibi für die Nacht von Sonntag auf Montag bereit hatte, spricht ebenfalls für ihn. Ich weiß, aber gerade das sind die Burschen, denen ich am wenigsten über den Weg traue. Der da sagt einfach, er war im Bett und hat geschlafen, obwohl er es nicht beweisen kann. Nun, wie dem auch sei, die Leiche des Mädchens haben sie jedenfalls noch nicht gefunden. Tja, fragt sich, ob wir sie je finden werden. Es gibt merkwürdige Strömungen an diesem Küstenabschnitt. Ich weiß noch genau. Guten Abend, Mr. Dent. Na, Millie. So früh habe ich Sie nicht erwartet, Sir. Nur nicht. Das Essen ist noch nicht fertig. Ja, ist nicht schlimm. Doch, aber es wird nicht mehr lange dauern. Geben Sie mir Ihren Mantel. Danke. Müde sehen Sie aus, Mr. Dent. Von Miss Lucy gibt's wohl noch nichts Neues. Nein, noch nicht. Armes Kind, wer hätte das gedacht? Sagen Sie mal, Millie. Als meine Schwester das letzte Mal hier war, kam sie Ihnen da irgendwie verändert vor? Nein, sie war so wie immer, sorglos und fröhlich. Mhm. Die Polizei meint nämlich, sie hätte sich vielleicht selbst umgebracht. Ja, wegen eines Mannes. Oh, wie kann man nur so etwas sagen? Ich habe Miss Lucy gekannt wie mein eigenes Kind. So was hätte sie nie getan. Wer weiß? Hätte auch nie gedacht, dass sie ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann hatte. Ja, und das steht jetzt fest. Was ist das für ein Hut? Ach du liebe Güte, das habe ich ja ganz vergessen. Da wartet ein Herr auf Sie, ein Mr. Fielding. So, was will er denn? Das wollte er mir nicht sagen. Er sagte nur, er wollte Sie sprechen in einer privaten Angelegenheit. Ja. Dann werde ich wohl mal mit ihm reden müssen. Mr. Fielding? Ja. Ich denke, ich sollte Ihnen erst erklären, wer ich bin. Hier ist meine Visitenkarte. Danke. Privatdetektiv? Vorwiegend im Zusammenhang mit Ehescheidungen. Verstehe ich nicht ganz. Ich war im Auftrag von Mrs. Lancaster tätig. Der verstorbenen Mrs. Lancaster, meine ich. Lancaster? Oh, ich nahm an, der Name sei Ihnen vielleicht bekannt. Nehmen Sie doch bitte Platz. Danke, danke. Ich habe die Zeitungsberichte über den Unfall Ihrer Schwester verfolgt. Ja. Was wollen Sie von mir? Zunächst einmal würde ich sehr gern Ihre Ansicht hören. Worüber? Oh, Sie machen mir es nicht leicht, Mr. Dent. Ich bin hier, weil Sie entweder meinen Verdacht bestätigen oder aber mich davon abhalten können, mich lächerlich zu machen. Ich glaube nämlich nicht, dass Ihre Schwester bei einem Autounfall umgekommen ist oder gar Selbstmord begangen hat. Ich glaube vielmehr, Lancaster hat sie ermordet. Was? Wie, das weiß ich noch nicht genau. Ich glaube, er hat sie nach Frensham gefahren und dann in ihrem Wagen über die Klippenstraße gestoßen. Ihr Erstaunen ist durchaus verständlich. Aber das ist allen Ernstes meine Meinung. Und das ist noch nicht mal alles. Ich glaube, er hat auch seine Frau umgebracht. Sagen Sie mal, ist Ihnen klar, was Sie da sagen? Vollkommen. Es ist mir auch klar, dass ich vielleicht nie in der Lage sein werde, all das zu beweisen. Falls man Ihre Schwester findet, findet man bestimmt auch hieb- und stichfeste Beweise, dass ihr Tod durch Ertrinken eingetreten ist. Vielleicht entdeckt man auch eine Kopfwunde an der Stelle, wo er sie bewusstlos geschlagen hat, aber die wird man ihrem Sturz zuschreiben. Ich bin mir durchaus bewusst, in was für eine schwierige Lage ich mich mit diesen Behauptungen bringe. Und falls Sie nichts sagen können, was meinen Verdacht untermauert, dann werde ich sogar wahrscheinlich den Mund halten müssen. Natürlich. Was wissen Sie über meine Schwester und diesen Kerl? Stimmt es, dass die beiden... Ich fürchte, ja. Ich hatte die beiden 3 Wochen lang unter Beobachtung. Mrs. Lancasters Anwalt brauchte nur noch ein paar weitere Beweise, um ihr zu raten, die Scheidung einzureichen. Aber wenn das stimmt, wie kommen Sie dann auf die wahnwitzige Idee, dass er meine Schwester umgebracht hat? Damit wird das Ganze doch sinnlos. Lancaster begann bereits ein wenig abzukühlen gegenüber ihrer Schwester. Denn da ist noch eine andere Frau, ein Fotomodell namens Rita Wells. Sie ist wesentlich zielstrebiger als ihre Schwester und lässt ihn vorläufig noch zappeln. Diesen Mr. Lancaster würde ich mir gern mal anschauen. Am besten, wenn er auf der Anklagebank sitzt. Falls wir ihn je dahin kriegen, was zurzeit noch sehr fraglich ist. Wir können nur hoffen, dass er irgendwann einen entscheidenden Fehler gemacht hat. Wieso sind Sie eigentlich so überzeugt, dass er das alles getan hat? Hören Sie, ich erzähle Ihnen, was ich weiß, und dann urteilen Sie selbst. Sie erinnern sich, dass das Feuer in der Angelrute in der Nacht von Samstag auf Sonntag ausbrach? Ja. Am Samstagmorgen habe ich vergebens in meinem Wagen vor der Wohnung Ihrer Schwester gewartet, in der Hoffnung, dass sie zu Lancaster fahren würde. Bis gegen 2:30 passierte gar nichts. Aber dann kam Ihre Schwester mit einem kleinen Koffer aus dem Haus. Sie legte den Koffer auf den Rücksitz und raste in westlicher Richtung davon. Ich folgte ihr, was sie natürlich nicht ahnte. Wir brausten durch die südwestlichen Vororte von London und gelangten schließlich auf die Great West Road. Sie fuhr sehr schnell. Ich hatte das sichere Gefühl, sie wollte Lancaster irgendwo treffen. Um diese Zeit hatte ich noch keine Ahnung, dass Lancaster und seine Frau beabsichtigten, das Wochenende zusammen in ihrem Ferienhäuschen zu verbringen. Das hörte ich erst später. Wir fuhren also durch Leavenham, Markley und Thakemoors. Und dann, in Stokingham, hielt sie plötzlich vor einer Tankstelle und ich tat das Gleiche. Als ich anhielt, erklärte der Tankwart ihr gerade den Weg. Und nach ungefähr 5 Meilen biegen Sie links ab, Miss. Und direkt vor einer Tankstelle. Sie können das gar nicht verfehlen. Bei der ersten Kreuzung geht es dann wieder nach rechts und dann noch mal 10 Meilen geradeaus. Dann sind Sie da. Vielen Dank. Soll ich auf das Öl nachsehen? Nein, danke. Ich hab's eilig. Ja, also, das wären dann... Ist schon gut. Den Rest können Sie behalten. Oh, vielen Dank, Miss. Wie viel, Sir? Sagen Sie, da haben Sie der jungen Dame aber nicht den richtigen Weg gesagt nach Brookley, oder? Brookley, Sir? Und wer sagt denn was von Brookley? Ich dachte, Sie hätten gesagt... Ah, Sie wollten nach Silverton, nicht nach Brookley. Wie viel, Sir? Ach, lassen Sie nur. Silverton, also sagen Sie selbst, Mr. Dent, ich meine... Naja, also erlauben Sie, ich finde, es ist ein komischer Platz für ein Rendezvous. Hoffentlich war das kein falscher Alarm, überlegte ich. Naja, aber erst mal auf die Tube gedrückt. Aber umsonst. Der Abstand wurde immer größer. Idiot! Da sind Sie blind. Sie haben doch gesehen, dass Sie aus dem Feldweg rauskam. Aber ich bin auf der Hauptstraße verflucht. Ich kann sagen, ein Wunder, dass mir nicht helfen, Sie Idiot. Dann knallt. Dann ist sie Ihnen also entkommen? Ja. Und in Silverton war sie wohl auch nicht? Keine Spur von ihr. Sie hatte sich offenbar nur nach Silverton erkundigt, weil das auf ihrem Weg lag. Aus dieser Erwägung heraus sah ich mir meine Karte mal an. Ich hatte recht. Silverton lag genau auf der Strecke, die zu Lancasters Häuschen führte. Da beschloss ich hinzufahren. Und? Spät am Nachmittag kam ich dort an. fuhr an dem Häuschen vorbei. Niemand war zu sehen und der Wagen ihrer Schwester auch nicht. Haben die Leute denn kein Personal? Doch, eine alte Haushälterin. Als ich die von einer Telefonzelle aus anrief und nach Mrs. Lancaster fragte, erfuhr ich, dass sie und Mr. Lancaster es sich anders überlegt hätten und in der Angelrute abgestiegen seien. Na, da habe ich vielleicht geflucht. So ein Zeitverlust, dachte ich wenigstens. Also die Reise war nicht umsonst? Keineswegs. Ich dachte, ein Whisky-Soda macht mich wieder munter und hielt daher auf der Rückfahrt nach London in Leicester an. Und dort, auf dem Marktplatz, stand der Wagen ihrer Schwester. In Leicester? Aha. 2 Meilen von der Angelroute entfernt. Ja, aber Lancaster hatte doch seine Frau dabei. Weiß ich. Es ist alles sehr seltsam. Erst dachte ich, er würde kurz aus der Angelroute verschwinden, um ihre Schwester zu treffen. Aber ich habe 3 Stunden gewartet und niemanden gesehen. Da hatte ich schließlich die Nase voll. Sie haben also nicht herausgefunden, wo sie war? In Leicester sind 3 Hotels und 4 Cafés. In keinem von diesen war sie. Sie hatte lediglich ihren Wagen abgestellt, den Koffer übrigens drin liegen lassen und war verschwunden. Sie glauben doch nicht etwa, sie war in der Angelroute? Nein, das habe ich nachgeprüft. Dort war nur eine Frau in jener Nacht, Mrs. Lancaster. Und das ist auch kein Hotel, wo man seine Freundin mit hinnimmt. Ja, aber wo war sie dann? Das weiß ich nicht. Aber wenn Sie nichts dagegen haben, ich werde es rausfinden. Fest steht, dass sie in Leicester nicht gesehen werden wollte. Und doch muss sie dort irgendwas vorgehabt haben. Also, die Polizei sagt, sie hätte das Haus verlassen nach einem Telefonanruf. Von wem wohl? Das weiß man nicht. Wetten, dass es Lancaster war? Kein Zweifel. Die Angelroute war eine neue Idee, die ihm erst an jenem Nachmittag in den Kopf gekommen war. Und darauf bestellte er ihre Schwester durch einen Anruf in einen Ort, der nur 2 Meilen entfernt ist. Und dort verschwindet sie dann. Ja, aber worauf Sie hinaus wollen, weiß ich immer noch nicht. Wie kommen Sie darauf, dass Lancaster meine Schwester ermordet hat? Überlegen Sie mal. Warum ruft Ihre Schwester ein Hotel in Frensham on Sea an und lässt sich ein Zimmer reservieren, wenn sie dann auf dem schnellsten Wege nach Leicester fährt, das wo ganz anders liegt? Das kapiere ich auch nicht. Es reimt sich einfach nicht zusammen. Oh doch. Oh ja. Falls Lancaster sie nämlich gebeten hat, das Zimmer zu bestellen, um ihre Fahrt nach Leicester zu vertuschen. Ja, aber selbst dann verstehe ich nicht, warum er sie ermordet hat. Na ganz einfach, weil sie zu viel wusste. Weil sie wusste, dass der Brand in der Angelroute nicht von selbst ausgebrochen war. Was Sie meinen? Lancaster hat seiner Frau entweder Schlaftabletten gegeben oder sie mit Gewalt zurückgehalten, bevor er im letzten Moment dem Feuer entronnen ist. Vorsätzlicher, kaltblütiger Mord war das. Und von der Geschichte, dass sie vor ihm die Treppe hinuntergegangen ist, stimmt ja kein Wort. Aber es sieht ganz so aus, als käme er damit durch. Das ist doch eine Theorie. Das Feuer brach in der Garage aus, keiner weiß wie. Man vermutet einen Kurzschluss, aber das ist eben nur eine Vermutung. Ach, Sie glauben, Lancaster hat das Feuer selber angelegt? Nein, ich glaube, er hat zwar alles geplant, aber nicht selbst ausgeführt. Ja, wer denn? Großer Gott, Sie wollen doch nicht etwa behaupten, dass Lucy... Ja, wer sonst? Die war Wachs in seinen Händen. Ich habe gesehen, wie sie ihn angehimmelt hat. Sie hätte alles für ihn getan. Aber doch nicht sowas. Warum war sie dort? Warum hat sie sich versteckt? Warum stand ihr Wagen auf dem Marktplatz? Es gibt nur eine Antwort, damit sie Lancasters Anweisungen mitten in der Nacht ausführen und dann verschwinden konnte. Vergessen Sie nicht, wenn ich an dem Tag nicht zufällig meinem Job nachgegangen wäre, hätte ja niemand etwas von der Sache erfahren. Der perfekte Mord wäre das gewesen. Also, das will einfach nicht in meinen Kopf. Das kann ich mir denken. Ich meine, Lucy ist nicht der Typ, der sowas tut. Sie bräuchte es auch gar nicht fertig. Ein Haus wie das Hotel da in Brand zu stecken, ist schließlich kein Kinderspiel. Aber ich bitte Sie, die Angelroute war aus Holz und trocken wie Zunder. Lancaster wusste, was er tat. Dieser Lump. Wenn er Lucy ermordet hat... Er hat sie ermordet. Ich dachte auch, erst ihre Schwester wäre von der Straße abgekommen, weil sie das Grauen über ihre eigene Tat packte und... sie deshalb vielleicht beim Fahren plötzlich die Nerven verlor. Aber das glaube ich jetzt nicht mehr. Er wollte sie loswerden, und zwar wegen dieser Rita Wells, von der ich Ihnen vorhin erzählt habe. Und weil er vermutlich der Ansicht war, es sei zu gefährlich, eine verschmähte Frau, die so viel wusste wie ihre Schwester, frei herumlaufen zu lassen. Aber was soll ich tun? Die Polizei hat doch sicher... Noch nicht. Die Polizei hat allen Grund zur Skepsis gegenüber Geschichten, die durch keinerlei Beweise erhärtet sind. Die möchte ich mir daher beschaffen. Mit Ihrer Hilfe. Brauchen Sie Geld? Aber nein, Geld will ich nicht. Ja, was sonst? Dass Sie mir den Rücken stärken. Ach so, ich soll Ihnen wohl helfen, zu beweisen, dass meine Schwester in einem Mord verwickelt war. Das ist es doch. Wenn Sie auch mit Ihren anderen Verdächtigungen recht haben mögen, ich kenne Lucy zu gut, um das zu glauben. Es muss eine andere Erklärung geben. Aber ich versichere Ihnen... Das hat sie nicht getan. Vor allem Lucy zuliebe möchte ich daher die Wahrheit ergründen und habe keine Angst vor dem, was dabei herauskommt. Na schön. Ich hoffe, Ihr Vertrauen in Ihre Schwester ist gerechtfertigt. Ohne jeden Zweifel. Also bitte, was soll ich tun? Entschuldigen Sie. Ach, das Foto hier von Ihrer Schwester, das sieht aber ziemlich neu aus. Das ist vor einem halben Jahr aufgenommen. Ah ja, das würde ich mir gern ausleihen. Bitte. Danke. Sehen Sie, der zerschmetterte Wagen Ihrer Schwester ist erst am Montagmorgen gefunden worden. Wo sie den ganzen Sonntag bis spät in die Nacht gesteckt hat, wissen wir nicht. Meine Theorie ist, dass sie ein Rendezvous mit Lancaster hatte. Und zwar am Sonntag nach Einbruch der Dunkelheit irgendwo. Zwischen Leicester und Frensham und Sea. Mit dieser Fotografie möchte ich nun rausfinden, ob sich jemand an sie erinnert. Und was noch wichtiger wäre, an den Mann, der bei ihr war. Tja, wegen des Mordes an seiner Frau werden wir ihn wohl kaum belangen können. Aber wenn wir beweisen, dass er ihre Schwester umgebracht hat, dann wird es für ihn ebenso ungemütlich werden. Entschuldigen Sie bitte. Bitte. Ja? Ja, das hier. Moment. Ihr Büro. Oh ja, danke. Ich habe mir erlaubt zu hinterlassen, wo ich bin. Ja, Fielding hier. Tatsächlich? Ja, natürlich, natürlich. Schön, ja. Danke, auf Wiedersehen. Ja, das ist vielleicht ein kaltschnäuziger Kerl. Wer? Lancaster. Er hat in meinem Büro angerufen. Er kommt zu mir, morgen früh um 23:30. Ich dachte, er weiß gar nichts von Ihrer Existenz. Wahrscheinlich hat er die Berichte gefunden, die ich seiner Frau geschickt habe. Es verspricht eine interessante Unterhaltung zu werden. Wenn Ihre Berichte über meine private Lebensführung typisch für Sie sind, Mr. Fielding, dann sind Sie ja äußerst aufmerksam und gewissenhaft. Danke, Mr. Lancaster. Außerdem scheinen Sie eine Tarnkappe zu besitzen. Bis ich diese Berichte im Kleiderschrank meiner Frau fand, hatte ich nicht den leisesten Verdacht, dass ich von Ihnen beschattet wurde. Man tut, was man kann. Ihre Berichte enden 2 Tage vor dem Tod meiner Frau. Aber dabei haben Sie es doch sicher nicht bewenden lassen. Ich meine, Sie haben mich doch bestimmt auch anschließend noch beobachtet. Ist das noch wichtig? Der Fall ist abgeschlossen. Ja, natürlich, natürlich. Er hat man Ihnen Ihre Ausgaben besetzt. Nur teilweise. Das ist schade. Es dürfte Ihnen nicht ganz leicht fallen, Sie jetzt noch erstattet zu bekommen. Sie können kaum erwarten, dass ich Sie begleiche. Wie kämen Sie dazu? Wie ich den Berichten entnehme, Mr. Fielding, war Ihre Methode, Miss Dent unter Beobachtung zu halten, für den Fall, dass sie mich trifft? Das war eine Methode. Sind Sie zufällig auch noch am Samstag und Sonntag vor Ihrem Unfall gefolgt? Warum fragen Sie das? Das ist doch wohl selbstverständlich, dass ich das wissen möchte. Finden Sie? Sie weichen mir also aus. Ja, was ich wohl kaum verübeln kann. Selbstverständlich können Sie beanspruchen, für alle Dienste, die Sie mir erweisen, bezahlt zu werden. Ich lasse mich nur von meinen Klienten bezahlen. Ja, in dieser Sache wäre ich gern Ihr Klient. Also ich will ganz offen sein, Mr. Fielding. Nach dem Unfall von Miss Dent war die Polizei auch bei mir. Ich sagte Ihnen, was ich weiß. Und? Ja, ich habe leider auch ein paar unvorsichtige Bemerkungen gemacht, was die Polizei zu der Annahme verleitete, Miss Dent habe sich wegen mir das Leben genommen. Das ist natürlich Unsinn. Es war sehr unglücklich, dass ich mit ihr Schluss gemacht hatte, zugegeben, aber so unglücklich nun auch wieder nicht. Ich habe schon genug auf dem Gewissen und man braucht mir nicht auch noch ihren Tod in die Schuhe zu schieben. Nein, nein, nein, ich bin überzeugt, sie ist einem Unfall zum Opfer gefallen. Vielleicht haben Sie recht. Sie könnte zum Beispiel zu viel getrunken haben an jedem Abend. Kein Mensch weiß, wo sie gewesen ist, außer Ihnen vielleicht. Ich? Es könnte doch sein, dass Sie Miss Dent auch am Samstag und am Sonntag beschattet haben. Sie meinen... Wenn sie zum Beispiel auf einer wilden Party war, würde das den Unfall doch verständlicher machen. Ich verstehe. Sie hoffen, ich könnte die letzten Ereignisse vor dem Unfall enthüllen und auf diese Weise erklären, warum es geschah. Damit man nicht denkt, ja, ich verstehe. Tja, ich könnte Ihnen helfen, aber am Samstag und Sonntag war ich mit einem anderen Fall beschäftigt. Ach, tatsächlich? Ja, aber in Ihrem letzten Bericht versprechen Sie doch einen weiteren für Montagmorgen. Ja, doch dann bekam ich eine Nachricht von Ihrer Frau, dass ich meine Arbeit einstellen könne, weil Sie beide das Wochenende in Ihrem Ferienhaus verbringen wollten. Tja, das ist schade. Dann habe ich Sie ganz unnötig bemüht. Das tut mir leid. Ha, nicht zu ändern. Wir müssen die Dinge eben ihren Lauf nehmen. Ja, das fürchte ich auch. Und vielleicht ist es dennoch nicht mehr als recht und billig, wenn ich die Außenstände meiner Frau bei Ihnen begleiche. Schicken Sie mir die Rechnung. Ich lasse Ihnen dann einen Scheck zukommen. Peter Dent? Fielding hier. Na, wie war's? Tja, in einer sehr schlauen und unauffälligen Weise hat er zwei Dinge getan. Erstens hat er versucht festzustellen, ob ich weiß, dass Ihre Schwester am Tag des Brandes in Leicester war. Sie ließen ihn doch im Ungewissen. Im Gegenteil, ich glaube, ich habe ihn davon überzeugt, dass ich an jenem Tag mit einem ganz anderen Fall beschäftigt war. Gut. Und zweitens hat er mir auf sehr diskrete Art Geld angeboten. Also ich bin ganz sicher, er hat was zu verbergen. Aus diesem Grund setze ich nun einen meiner besten Leute auf ihn an. Ich fahre nach Frensham und arbeite mich von dort aus zurück. Sie verständigen mich, ja? Aber natürlich, sobald ich was herausbringe. Ich halte Ihnen die Daumen. Danke. Nein, Sir, an dieses Mädchen kann ich mich nicht erinnern. Tja, Sir, das Gesicht kommt mir zwar bekannt vor, aber ich könnte nicht sagen... Nein, Sir, leider nicht. Nein, nicht, dass ich wüsste. Aber Sie können gern noch mit einem meiner Leute sprechen, wenn Sie es wollen. Mr. Fieldings Büro? Susi, hier spricht der Boss. Oh, Mr. Fielding, haben Sie schon eine Spur gefunden? Ja, und ob. Nur weiß ich noch nicht, wohin sie führt. Hören Sie, Susi, rufen Sie doch bitte meinen alten Freund Inspektor Hamilton bei Scotland Yard an und sagen Sie ihm, ich brauche einige Informationen, ja? Ich könnte sie zwar auch von der Polizei hier in Leicester bekommen, ich möchte mich aber doch im Moment nicht sehen lassen. Sagen Sie, ich käme so bald wie möglich zu ihm und würde ihm alles erklären. Vielleicht ist das auch alles für die Katze, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall möchte ich doch gerne wissen, was für einen Wagen Lancaster fuhr, als er mit seiner Frau in der Angelrute war. Also ich meine den Wagen, der bei dem Feuer in der Garage verbrannt ist. Ja, ich verstehe. Gut, und sobald Sie wissen, was das für ein Wagen war, rufen Sie die Autofabrik an und fragen nach den genauen Ausmaßen des Kofferraums. Ja, Mr. Fielding. Gut, ich komme heute Abend nach London zurück. Was hat denn Lancaster inzwischen getrieben? Nichts Besonderes. Zweimal hat er mit dieser Rita Welt zu Abend gegessen. Ah. Mr. Dent dagegen hat schon dreimal hier angerufen. Also hören Sie, Hamilton, wenn Sie mich weiter mit diesem überheblichen Scotland Yard-Blick ansehen, dann naja, oh, schon gut. Nachdem man Sie also mit Ihrem Foto überall abblitzen ließ, sind Sie in dem Hotel in Leicester eingekehrt. Weiter. Ja, der Wirt sah sich Lucys Bild an und schüttelte wie zu erwarten den Kopf. Nein, kann mich nicht erinnern, die junge Dame schon mal gesehen zu haben. Habe ich auch nicht erwartet. Ihr Whisky, Sir? Bitte? Danke. George, kennen Sie diese junge Dame? Welche junge Dame? Ach, die auf dem Bild. Aber das ist doch Mrs. Lancaster. Mrs. Lancaster? So reden Sie doch keinen Unsinn, Mann. Ich kenne Mrs. Lancaster und die hier ist der... Mrs. Lancaster. Woher wollen Sie denn Mrs. Lancaster kennen? George hat früher in der Angelrute gearbeitet. Nach dem Brand ist er dann bei mir hier eingetreten. Ja, und Sie glauben also, dass das Mrs. Lancaster ist? Ja, Sir. Ich habe die arme Frau allerdings nur einmal gesehen. Wann? Als das Feuer ausbrach. Und vorher war sie nie in der Angelrute gewesen? So viel ich weiß, nein, Sir. Aha. Stimmt da was nicht? Nein, ist alles in Ordnung. Sagen Sie, wer hatte denn die Angelrute unter sich? Der alte Bill Logan. Aber der arme Kerl hat die Nacht noch nicht recht verwunden. Ja, wo ist er jetzt? Ist er noch in Leicester? Ich muss ihn dringend sprechen. Nun, haben Sie diesen Logan gesprochen? Ja, allerdings, mein lieber Hamilton. Ihn und ein Zimmermädchen, beide warfen einen Blick auf die Fotografie und gaben mir die gleiche Antwort. Mrs. Lancaster. Ihre Theorie ist also... Er hatte seine Frau schon umgebracht, als er in der Angelrute ankam. Wahrscheinlich bekamen sie Streit, vermutlich wegen Lucy Dent. Denn da wusste Mrs. Lancaster ja schon von ihrer Existenz. Ach, vielleicht ist es passiert, als sie in diesem Wald, in den Moorland Woods, Rast machten für ihr Picknick. Das würde zeitlich ganz gut zusammentreffen mit dem Anruf bei Miss Dent. Welchen Anruf meinen Sie? Der Anruf, den Miss Dent an dem Tag des Brandes bekam, bevor sie in ihrem Wagen davonfuhr. Ihre Nachbarin hat uns davon erzählt. Das muss Lancaster gewesen sein, nachdem wir jetzt wissen, dass Lancaster sie getroffen und mit in die Angelrute genommen hat, wo sie dann als seine angebliche Frau auftrat. Und weiter. Allmählich wird es interessant. Na ja, also bitte. Die richtige Mrs. Lancaster verließ mit Lancaster die Stadt und eine falsche Mrs. Lancaster kreuzt mit ihm in der Angelrute auf. Frage, was ist unterwegs aus der richtigen Mrs. Lancaster geworden? Antwort. Lancaster hat sie wahrscheinlich umgebracht. Na, so weit sind wir noch nicht. Aber nur weiter. Also, Lancaster muss die Leiche seiner Frau loswerden. Ein gewöhnlicher Mörder hätte sie in einem nicht allzu tiefen Grab im Wald verscharrt. Aber früher oder später hätte man die Leiche dann dort gefunden mit allen Merkmalen eines gewaltsamen Todes. Was Lancaster natürlich vermeiden möchte. Er lässt sich daher was ganz anderes einfallen. Die ihm wohlbekannte Angelrute. Er brennt den Laden ab. Die Leiche seiner Frau wird in der Asche gefunden. Sie ist offensichtlich bei dem Brand ums Leben gekommen. Moment mal. Nein. Unterbrechen Sie mich jetzt nicht. Zunächst also muss Lancaster seine Frau in die Angelrute mitbringen, und zwar lebendig. Also wird sie von Lucy Dent vertreten. Ja. Soweit ist mir alles klar. Und später macht sie sich vermutlich unbemerkt aus dem Staub, sodass sie nicht da ist, wenn die Leiche gefunden wird. Ja, genau. Und aus diesem Grund parkt sie ihren Wagen nur 2 Meilen vom Hotel entfernt. Resultat? Eine Frau kommt mit Lancaster an und die Leiche einer Frau wird gefunden. Ist doch ein Kinderspiel, oder? Das bedeutet, dass er den Arzt, der den Totenschein ausstellte, an der Nase herumgeführt hat? Sowas ist schon öfter vorgekommen. Außerdem war ja nicht mehr viel von ihr übrig, als der Arzt sich ans traurige Handwerk machte. Sie wissen nichts, wie es darauf hin, dass es Brandstiftung war. Oh Gott, ein Mann, der einen solchen Plan aushecken kann, der stolpert nicht über solche Kleinigkeiten. Ja, und was unternehmen wir jetzt? Ersuchen wir um die Exhumierung der Leiche von Mrs. Lancaster? Da unterschätzen Sie Mr. Lancaster. Wieso? Er ist mit Erlaubnis des Untersuchungsrichters Ihrem letzten Willen nachgekommen. Ja, Ihre Leiche wurde verbrannt. Verdammt. Jetzt geht Ihnen vielleicht auf, mit was für einem Kerl wir es zu tun haben. Nein, mit dem Mord an seiner Frau kommt er durch. Unsere einzige Chance ist, ihm den Mord an Lucy Dent anzuhängen. Denn da hat er sich zum ersten Male verrechnet. Inwiefern? Ja, ich würde sagen, er hat wohl erwartet, ihre Leiche würde in dem zertrümmerten Wagen oder in der Nähe am Ufer gefunden werden. Dann wäre auch die Untersuchung dieses Falles bald abgeschlossen gewesen. Ein zweites Unglück, weiter nichts. Was er anscheinend nicht kannte, das waren die wilden Strömungen um das Kap herum, welche die Leiche ins offene Meer gerissen und die Untersuchung hinausgezogen haben. Hat Lancaster noch einen zweiten Wagen, außer dem verbrannten? Oh ja, einen Zweisitzer für die Stadt. Warum? Ich frage mich, wie er von Frensham wieder nach London kam, nachdem er Miss Dents Wagen in die Tiefe befördert hatte. Gut, Fielding, ich rufe sofort die Polizei in Frensham an und sage ihnen, dass ich bei dem Spaß mitmachen will. Übrigens, hat mir nicht jemand erzählt, Lancaster sei ein passionierter Angler? Ah, Mr. Fielding, endlich. Susi, gibt's was Neues von Inspektor Hamilton? Ja. Er möchte, dass Sie und Mr. Dent oder sonst jemand Miss Dents Leiche identifizieren. Was? Sie haben sie also gefunden? Ja, ich habe es Mr. Dent schon durchgegeben. Er ist bereits unterwegs. Susi, Sie sind ein braves Kind. Vielleicht ist es jetzt bald so weit, dass wir den Halunken endlich kriegen. Komm, trink doch noch was, Rita, mein Engel. Gern, Jeff. Fällt es dir hier? Und wie? Ich finde solche Lokale himmlisch. Sieh dich nur um. Keine Frau hier kann dir das Wasser reichen. Oh, Liebling. Rita. Ja? Diese alberne Nachforschung der Polizei werden sicher bald einschlafen. Warum sollten wir da nicht ein bisschen in Urlaub fahren? An die Riviera, Monte Carlo, vielleicht dann nach Italien. Oh ja, das wäre herrlich. Ich wollte schon immer meine Flitterwochen in Italien verbringen. Deine Flitterwochen? Hast du nicht gesagt, du willst mich heiraten? Jeff! Das will ich auch, das weißt du doch, aber damit müssen wir noch ein bisschen warten. Du weißt doch, wie die Leute reden. Eben. Ich möchte ihnen keinen Anlass geben. Und bitte sei doch vernünftig, mein Engel. Das bin ich immer. Außerdem wäre es kaum sehr klug, wenn du gerade jetzt ins Ausland gehen würdest. Wieso? Ich habe doch nichts zu verbergen. Nein, Liebling, natürlich nicht. Und du weißt auch, dass du dich auf mich verlassen kannst. Was soll das heißen? Habe ich dich je gefragt, was du in Frensham getrieben hast an jenem Sonntagabend, als ich dich dort abholen und nach London zurückfahren musste? Das habe ich dir doch erklärt. Und ich habe dir geglaubt. Und glaube dir immer noch. Sonst würde ich dich doch nicht heiraten wollen. Oder? Nein. Na also. Entschuldigen Sie, Sir. Ja, was gibt's denn? Draußen im Foyer ist ein Herr, der Sie sprechen möchte. Und wer ist das? Er sagt, es sei streng vertraulich, Sir. Na schön. Ich bin gleich wieder da, Rita. Hoffentlich. Sie wollten mich sprechen? Ja, Sir. Inspektor Hamilton schickt mich. Er wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie auf ein paar Minuten zu ihm ins Büro kommen würden. Warum? Es hat sich etwas Neues ergeben bei unseren Ermittlungen im Fall Yossi Dent. Was ist denn passiert? Das wird Ihnen der Inspektor mitteilen, Sir. Ich habe einen Wagen draußen. Aber ich bin in Begleitung einer Dame. Die Dame können Sie absetzen, wo immer sie es wünscht. Der Kellner hat Ihre Rechnung schon fertig gemacht. Ist das Ihr Ernst, Hamilton? Sie haben gleich gewusst, dass Peter Dent sagen würde, die heute Morgen aufgefundene Leiche sei nicht die seiner Schwester? Natürlich, weil ich nämlich inzwischen zu der Überzeugung gekommen war, dass Lucy Dents Leiche nie mehr auftauchen wird. Wieso das? Das will ich Ihnen erklären. Ihre Theorie, mein lieber Fielding, dass Lancaster die Leiche seiner Frau im Gepäckraum seines Wagens mit in die Angelrute nahm, hatte ich aus zwei Gründen aufgegeben. Erstens, weil die Untersuchungen ergeben haben, dass eine noch lebende Frau dort in den Flammen verbrannt ist und keine Tote. Ach. Zweitens, weil ich diesem George noch ein paar Fragen gestellt habe, auf die Sie nicht gekommen waren. Er erzählte mir, Lancaster habe ihn wie üblich gebeten, seinen Wagen in die Garage zu stellen und er, George, habe anschließend noch im Kofferraum nachgesehen, ob auch kein Gepäck zurückgeblieben sei, aber der sei bis auf zwei Benzinkanister völlig leer gewesen. Mein Gott, also, dass ich daran nicht gedacht habe. Trotzdem, Sie sind der Wahrheit ziemlich nahe gekommen. Übrigens, Sie haben doch vorhin die Leiche von Mrs. Lancaster identifiziert. Der Arzt sagt, sie sei erwürgt worden. Und das ist, wie Sie annehmen, wahrscheinlich bei der Rast im Wald, bei diesem Picknick in den Moorland Woods passiert. Alles war genau vorausgeplant. Er beschwerte die Leiche mit Gewichten und versenkte sie in dem nahegelegenen Teich, der ihm als Angler gut bekannt war. Um uns daran zu hindern, nach der Leiche seiner Frau zu suchen, beschloss er so dann, uns eine andere zu beschaffen. Ja, ja. Und deshalb überredete er Lucy Dent, mit ihm in diesem Hotel abzusteigen und sich als seine Frau auszugeben. Die Rolle hat sich so gut gespielt, dass niemand überrascht war, als Lancaster am nächsten Morgen die verkohlte und unkenntliche Leiche von Lucy Dent als die seiner Frau identifizierte. Dieser Teufel. Einer seiner schlauesten Schachzüge war, für die Untersuchung die Leiche einer Frau zu liefern, die wirklich in den Flammen und nicht durch Erwürgen umgekommen war. Was er dem Mädchen wohl erzählt hat. Damit sie im Hotel bleibt, meinen Sie? Ja. Wahrscheinlich, dass es nötig sei für die Scheidung. Vielleicht sagte er ihr sogar, dass er seine Frau umgebracht habe und dass sie ihm helfen solle, die Sache zu vertuschen. Im letzten Augenblick muss er sie mit Schlaftabletten betäubt oder aber mit Gewalt festgehalten haben. Aber das werden wir wohl nie erfahren. Die Ärmste. Ja, dann muss der in der folgenden Nacht nur noch Lucy Dents Wagen auf dem Marktplatz in Leicester abholen, mit ihm nach Frensham fahren und ihn dort über die Klippen sausen lassen. Ja, um somit die Polizei von Frensham auf die Suche nach einer Leiche zu schicken, die gar nicht existiert. Ja, und gleichzeitig von der Stelle abzulenken, wo er die Leiche seiner Frau versteckt hat. Mhm. Wissen Sie, Fielding, wir wären ihm wohl nie auf die Schliche gekommen, wenn Sie nicht zufällig an jenem Samstagnachmittag Lucy Dent nach Leicester gefolgt wären. Und das tat ich nur, weil Mrs. Lancaster vergessen hatte, mich zu bitten, meine Nachforschungen übers Wochenende einzustellen. Naja, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ich bin froh, dass es in diesem Fall Mrs. Lancaster ist. Ja? Mr. Lancaster ist jetzt hier, Sir. Lancaster ist da. Oh, sehr gut, sehr gut. Ja, dann verschwinde ich jetzt wohl. Besser, Hamilton. Naja, ich sehe ihn ja dann auf der Anklagebank wieder. Sergeant Blake? Sir? Fragen Sie Mr. Lancaster, ob er wohl die Güte hätte, zu mir hereinzukommen. Der Fall Lancaster von Michael Brett. Mit Günter Neuze, Maria Häusler, Karl-Heinz Martell, Hans-Helmut Dicko, Ilona Wiedem, Armas Stenn-Fühler und anderen. Regie Günter Sauer. Produktion Süddeutscher Rundfunk 1968. Um den Tod eines berühmten italienischen Trüffelexperten geht es in dem vergnüglichen Krimi Tuba Letalis von Christian Hussel, den Sie am nächsten Montag um 21.30 Uhr hören können. Das Opfer wird in einem deutschen Wald gefunden und Kripo-Azubi Egon Zweier darf endlich mal zeigen, was er drauf hat. Könnte der Wirt des Gasthofs Goldene Knolle, der als Spezialist des Hauses Rühreier mit Albatrüffeln anbietet, etwas mit dem Mord an Giacomo Favelli zu tun haben? Aus Zweiers Sicht hätten auch Biobauer Christoph und der französische Trüffelsammler Philipp